Erster Hesekiel, nimm ein scharfes Schwert. Schneide deine Haare und deinen Bart ab. Wiege die Haare mit einer Waage. Zweiter, verbrenne ein Drittel der Haare in der Stadt. Schlage ein Drittel mit dem Schwert. Wirf ein Drittel in den Wind. Dritter, nimm ein paar Haare von dem Rest. Binde sie fest in deine Kleidung ein. Vierter, wirf einige dieser Haare in das Feuer. Das Feuer kommt über ganz Israel. Sag das dem Volk Israel. Fünfter, Gott sagt, das ist die Stadt Jerusalem. Sie liegt mitten unter vielen anderen Ländern. Sechster, die Menschen dort waren sehr böse. Sie hörten nicht auf meine Regeln. Sie waren schlimmer als ihre Nachbarn. Siebter, ihr habt meine Gesetze nicht beachtet. Ihr wart schlimmer als die Völker um euch. Ihr habt meine Regeln ignoriert. Achter, Gott sagt, ich bin gegen euch. Ich strafe euch jetzt. Alle Völker werden dabei zusehen. Neunter, ihr habt sehr schlimme Dinge getan. Ich strafe euch deshalb sehr hart. So etwas gab es noch nie. Zehnter, es gibt großen Hunger in der Stadt. Väter essen ihre Kinder. Kinder essen ihre Väter. Ich jage euch weg. Elfter, ihr habt meinen Tempel schmutzig gemacht. Ich habe kein Mitleid mit euch. Ich strafe euch ohne Gnade. Zwölfter, ein Drittel stirbt durch Hunger und Krankheit. Ein Drittel stirbt im Krieg. Ein Drittel flieht überall hin. Dreizehnter, dann ist mein Zorn zu Ende. Alle wissen dann, ich bin Gott. Ich habe das so gesagt. Vierzehnter, eure Stadt wird ganz leer sein. Die Nachbarn werden über euch lachen. Jeder sieht eure Schande. Fünfzehnter, andere Völker haben Angst vor eurer Strafe. Sie lernen aus eurem Unglück. Ich, Gott, habe gesprochen. Sechzehnter, ich schicke großen Hunger zu euch. Es gibt bald kein Brot mehr. Das wird sehr schrecklich sein. Siebzehnter, Hunger und wilde Tiere kommen zu euch. Krankheiten und Krieg kommen auch. Ich, Gott, habe das gesagt.